Schon im April, wenn die Seeufer noch kalt und unbegrünt sind, wird die Stille durch die markanten Rufe balzender Haubentaucher unterbrochen. Sie sind allenthalben auf den Seen der norddeutschen Tiefebene anzutreffen und die häufigste Taucherart auf unseren Gewässern. Nachdem wir zu Beginn einen Altvogel am Nest hörten, folgt nun die Rufreihe eines Paares, das sich am Brutplatz begrüßt. Seltener als Haubentaucher trifft man Kormorane im Binnenland zur Brutzeit an. Die Bekämpfung dieses Fischfressers hatte einen starken Rückgang des Bestandes zur Folge, sodass in Deutschland nur noch 4 Brutkolonien bekannt sind, meistens auf einer Gruppe alter Bäume errichtet. Diese Aufnahme stammt von einer mit Fischreihern gemischten Kolonie in Masuren. Die tiefen, hohlen Rufe gehören den brütenden Kormoranen, die hohen, kurz ausgestoßenen Laute stammen von den jungen Fischreihern. Ein Reiher fliegt krächzend auf den Horst und ruft bei der Fütterung mit würgender Stimme. Die folgende Aufnahme stellt 3 typische Wasservögel zugleich vor: Stockente, Krickente und Zwergtaucher. Bei beiden Entenarten haben Männchen und Weibchen verschiedene Rufe. Der Stockerpel ein näselndes, tiefes Räp, die Ente eine höhere, absinkende Rufreihe. Der Krickerpel ruft klangvoll Krü, die Ente wieder eine Rufreihe, höher und kürzer als jene der Stockente. Außerdem hören wir das für die Stockente bezeichnende Fluggeräusch und das Trillern des etwa drosselgroßen Zwergtauchers. Thank you. Während Stock- und Krickente sich vor allem an der Wasseroberfläche ernähren, erbeuten die Tauchenten ihre Nahrung unter Wasser, wie zum Beispiel Reiherente und Moorente. Der Reihererpel ist an Flanken und Unterseite weiß, Rücken, Hals und Kopf sind schwarz gefärbt. Wir hörten die Balzrufe eines Reihererpels. Die Moorente ist die kleinste und eine der seltensten Entenarten in Deutschland. Sie bevorzugt flache, üppig bewachsene Teiche, Torfstiche und Seen und erreicht bei uns ihre westliche Verbreitungsgrenze. Dank ihrer unscheinbaren rötlichen, dunkelbraunen Färbung ist sie nicht so auffällig wie die Reiherente. Hören wir nun zum Vergleich die Rufe fliegender Moorenten. Es ist Herbst. Über einem See in Mecklenburg geht die Sonne unter. Tausende von Saat- und Blässgänsen sammeln sich hier, von den Koppeln und Äckern kommend, zur Nachtruhe. Von den Tundren Sibiriens ziehen sie in Etappen bis nach Westeuropa in die Winterherberge, namentlich nach Holland, Dänemark, England und Frankreich. Vor dem Hintergrund von hunderten kakelnder Stimmen vernimmt man die tiefen nasalen Rufe der zufliegenden Saatgänse und dann die jubelnden Schreie der Blässgänse. Von den drei in Europa und Asien verbreiteten Schwänen ist nur der Höckerschwan in Deutschland Brutvogel. Sein Bestand hat sich so stark vermehrt, dass er nicht mehr wie in den ersten Nachkriegsjahren vom Aussterben bedroht ist. Wir hörten das für den Höckerschwan kennzeichnende Start- und Fluggeräusch. Die häufigste Stimmäußerung dieser Art ist der nun folgende Erregungsruf, oft in gefährlichen Situationen vorgebracht. Dann erklingen die Rufe von zwei anderen Schwanenarten. Musik Zu Recht trägt der Singschwan seinen Namen, den ihm sein ruffreudiges Verhalten eingebracht hat. Die anfangs verhaltenen, herabgezogenen Rufe steigern sich zu einem trompetenden Begrüßungsgeschrei. Nur selten beobachtet man in seiner Gesellschaft auch den ähnlichen Zwergschwan, der immer zahlreicher unsere Gewässer auf dem Durchzug besucht. Seine Rufe klingen nicht trompetend, sondern leiser, tief und dumpf. Im Hintergrund waren Stockente, Blässuhn, Lachmöwen und Meisen zu erkennen. Ein weit verbreiteter Raubvogel ist die Rohrweihe. Die hellen Rufe der Männchen sind nur beim Balzflug zu hören. Dabei segeln sie hoch über dem Rohrwald in großen Kreisen dahin, lassen sich alsbald in elegantem Bogen fallen und steigen wieder mit einer wunderbaren Leichtigkeit in schwindelnde Höhe hinauf. Das Nest steht etwas überhöht im Rohr und wird aus trockenen Zweigen gebaut. Wir hörten ziehende Kraniche, die abends an einem Sammelplatz einfallen. Ihre Wanderroute führt in die Winterherberge nach Nordwest- und Ostafrika. Auf Rügen und im mittleren Mecklenburg sind sie im September und Oktober in großer Anzahl auf den Feldern anzutreffen. Außer den trompetenden Altvögeln bemerkt man noch die hohen, pfeifenden Jungenlaute, die nach 8 bis 11 Monaten in das scharfe Trompeten der Alten übergehen. Kraniche sind durch die Kultivierungsmaßnahmen in unserer Landschaft in hohem Maße vom Aussterben bedroht, sodass ihre letzten Brutgebiete dringend geschützt werden müssen. Yeah. Recht häufig und nicht nur im Frühjahr, sondern auch auf dem Zuge im Herbst hört man die Wasserralle, die in dichten Schilfbeständen ein verborgenes Leben führt. Die einprägsamen Rufe dieser Ralle klingen teils grunzend, teils quiekend oder wie scharfe Schläge. Hören wir eine Ralle, die mit solchen Kurzrufen einem gerade verstummten Rivalen antwortet. Der häufigste Vertreter der Rallen ist das bekannte Blässhuhn, das sich vorwiegend schwimmend auf der freien Wasserfläche fortbewegt. Auch hier stellen wir einen rauen, gutturalen Klangcharakter fest, doch verfügt es über keine Rufreihen oder Doppelrufe wie die Wasserrallen und viele andere Vertreter dieser Vogelgruppe. An unseren Binnengewässern leben weiterhin Möwen und Watvögel, zu denen auch der Rotschenkel auf der folgenden Aufnahme zählt. Zwar bewohnt er nicht unmittelbar die Seen und Teiche, doch brütet er meist in feuchten Wiesen unweit des Wassers und besucht im Herbst auf dem Durchzug gerne die schlammigen Uferstrecken und Schlickflächen. In der Aufnahme hören wir drei verschiedene Rufformen. Zwei Rufreihen, das sogenannte Tüten und das Jodeln, beide werden abwechselnd vom Männchen im Balzflug vorgetragen. Schließlich fliegt die Gruppe ab und ruft ein langgezogenes Tüt. Im Hintergrund rufen Kiebitze, Kraniche und ein Birkhahn. In einigen stillen, unberührten Wäldern hört man gelegentlich noch die laute, schrille Stimme des Waldwasserläufers. Hier brütet er in Waldsümpfen und Mooren und führt seine Jungen, bis sie flugfähig sind, durch das feuchte Dickicht. Die Kleinen drücken sich eng an den Boden und werden für den Raubfeind und den Menschen praktisch unsichtbar, wenn die Warnrufe des Altvogels erklingen. Thank you. Von den 38 Möwenarten der Welt brüten 4 in Deutschland, 2 davon auch im Binnenland, die Zwergmöwe und die Lachmöwe. Beide haben eine tiefbraune Kopfmaske. Auffallend sind bei der Zwergmöwe die dunklen Flügelunterseiten. Sie ist äußerst selten, die Lachmöwe hingegen ist ein sehr häufiger Brutvogel. In der folgenden Aufnahme sind Zwergmöwen zu hören, die gemeinsam mit Trauerseeschwalben Insekten jagen. Außerdem singt ein Drosselrohrsänger. Die Rufe der Zwergmöwen ähneln sehr den Lauten von Dohlen. Lachmöwen hingegen rufen tiefer und rauer. Hören wir ihre Stimmen über einer 2000-köpfigen Brutkolonie. Im Lebensraum der Möwen begegnen uns auch die ihnen nahe verwandten Seeschwalben. Die Formen ihres Körpers und ihrer Schwingen befähigen sie zu hervorragenden Flugleistungen. Auch sie brüten in Kolonien. Zunächst die Trauerseeschwalbe, eine spärlich in Norddeutschland auf schwimmenden Nestern brütende Art von schwärzlicher bis schiefergrauer Färbung. Lauschen wir einer Gruppe bei der Insektenjagd. Häufiger als der vorigen Art begegnet man der Flussseeschwalbe, die auch an der Seeküste als Brutvogel anzutreffen ist. Ihr Gelege ist auf eine dürftige Unterlage von Halmen gebettet, eingelagert in den groben Kies des Strandes oder in kleine Mulden auf kurzgrasigen Flächen. Die schnittige Flugform dieses gut drosselgroßen Fischfressers wird durch die schmalen, gewinkelten Schwingen, den schlanken Körper und den tief eingegabelten Schwanz unterstrichen. Im Aussehen unterscheidet sie sich von der Trauerseeschwalbe außerdem durch den blutroten Schnabel mit schwarzer Spitze, die schwarze Kopfkappe und das teils weiße, teils hellgraue Gefieder. Es folgen die Rufe zweier im Flug kämpfender Flussseeschwalben. Im Hintergrund abfliegende Moorenten. Doch nun zu den Singvögeln. Zu Beginn die Beutelmeise. Diese in Deutschland sehr seltene Art lebt im Bruchwald an Seen, größeren Teichen und Flussarmen. Sie baut an einem dünnen Zweig ein freihängendes, retortenförmiges Nest. Es währt mehrere Wochen, bis es vollendet ist. Das Männchen errichtet zunächst ein Balznest, das häufig noch unfertig verlassen oder zur Herstellung des Brutnestes wieder abgetragen wird. Im Folgenden hört man Stimmfühlungsrufe und Gesang des Männchens im Balznest, während die Paarung vollzogen wird. Im Hintergrund singt ein Sprosser. Dieses Lied ist der Strophe der Nachtigall sehr ähnlich und in der Tat sind Sprosser und Nachtigall eng miteinander verwandt. Auch in ihrem Äußeren gleichen sie einander weitgehend. Beide vertreten sich ungefähr in ihrem Verbreitungsgebiet. In West- und Südeuropa lebt die Nachtigall, in Osteuropa der Sprosser. Sein Gesang ist besonders laut und vielfältig, doch fehlt ihm das schwellende Crescendo der Nachtigall. In die Verwandtschaft der Grasmücken gehören 7 Arten an unseren Seen und Teichen, die alle zur Gattung der Schwirle und der Rohrsänger gehören. Schwirle sind kleine, unscheinbar gefärbte Bewohner des Pflanzendickichts. Zunächst hören wir den Rohrschwirl, die größte Art mit der tiefsten Stimme. Er ist, im Gegensatz zu den anderen einheimischen Schwirlen, stets auf das Vorhandensein von Wasser und Röhricht angewiesen. Schwirle und Rohrsänger singen nachts und in der Morgen- und Abenddämmerung besonders intensiv. Die vorige Aufnahme vom Rohrschwirl bezeugt das durch die Stille ringsherum, die nur von den dumpfen Rufen der Rohrdommel unterbrochen wird. Bei der nächsten Aufnahme bemerkt man in der schwirrenden Strophe noch eine zusätzliche wetzende Komponente. Es handelt sich um den Schlagschwirl, der danach wohl auch seinen Namen erhalten hat. Sein Hauptverbreitungsgebiet liegt östlich von Deutschland, daher trifft man ihn nur sehr selten als Brutvogel in den östlichen Teilen des Landes an. Wie einsam erschienen uns die Seen, wenn nicht die Rohrsänger die Ufer mit ihrem eindringlichen Gesang beleben würden. 5 Arten von ihnen sind in unserer Fauna vertreten. Davon sind Teich- und Drosselrohrsänger vorzugsweise im reinen Schilfwald ansässig. Der Schilfrohrsänger bevorzugt eine Verlandungszone mit gemischtem Pflanzenbestand, in dem einzelne Weiden stehen. Die übrigen 2 Arten sind in Seggenbeständen und feuchtem Pflanzendickicht zu finden. Als erstes der Drosselrohrsänger. Er ist der größte Vertreter seiner Gattung und hat die kräftigste Stimme. Wie im Aussehen, so auch im Gesang ist der Teichrohrsänger dem Drosselrohrsänger sehr ähnlich. Seiner geringen Größe gemäß ist auch seine Stimmlage leiser und höher. Der Schilfrohrsänger, dessen Lied wir folgen lassen, ist ebenso groß wie der Teichrohrsänger, doch kann er leicht an dem rahmgelben Überaugenstreif und an der dunkelbraunen Färbung auf Kopf und Rücken erkannt werden. Sein Nest ist meist dicht über dem Boden im Pflanzengewirr verborgen. Der sehr abwechslungsreiche Gesang ist häufig mit sich wiederholenden Nachahmungen fremder Laute ausgestattet und wird oft in einem raschen, gaukelnden Singflug vorgetragen. Als einer der seltensten Sumpf- und Wasservögel kommt der Karmingimpel sehr vereinzelt westlich der Oder vor. Erst Mitte Mai, als einer der letzten also, besetzt dieser Finkenvogel aus Südasien kommend seine Brutgebiete im Ufergebüsch von Seen, Flüssen und Teichen. Das Männchen ist an Brust, Kopf und Bürzel prächtig rot gefärbt, das Weibchen hingegen hat ein dezentes, grünlich-braunes Gefieder. Nach dem Wechselgesang von zwei Männchen hören wir ein Weibchen rufen, während das Männchen im Hintergrund singt. Wo Schilf und Binsen unsere Seen säumen, begegnen wir auch der Rohammer. Sie ist an der schwarzen Kopffärbung mit dem weißen Nackenband, an ihrem stereotypen Gesang und an ihrem Lebensraum sofort zu erkennen. Schon Mitte März ist ihr einfaches Lied aus dem Rohrgürtel der Seen zu vernehmen.